Wien 9, Liechtensteinstraße 2, Wohnung von Therese Schwarz. Meine Mutter Therese Schwarz, geborene Tauski, ist in Wien geboren und hat sich für eine waschechte Österreicherin gehalten. Sie wollte auch mich in diesem Sinn erziehen, was ihr zu ihrem damaligen großen Schmerz nicht gelang. Den Anschluss hielt sie für einen tragischen Irrtum, dem sehr viele Österreicher verfallen waren, das konnte sie nicht übersehen. Es dauerte aber viele Monate, ehe sie das Vertrauen in ihre Landsleute verlor. Die ersten Ausschreitungen schrieb sie der Tatsache zu, dass es noch keine ordentliche Regierung gab, die diese Dinge nicht nur abstellen, sondern natürlich auch polizeilich verfolgen würde. In Deutschland selbst geht es doch auch nicht so zu. Nachdem ich nach dem damaligen Palästina und mein Vater nach Shanghai ausgewandert waren, wandte sie sich nach Köln ins jüdische Asyl, einem Waisenhaus, wo sie Kinderschwester wurde. Sie wollte auf keinen Fall nach Asien. Von dort wurde sie zusammen mit den Insassen nach Theresienstadt deportiert, dann nach Auschwitz, wo sie, wahrscheinlich mit den Kindern zusammen, ermordet wurde. Der genaue Zeitpunkt ist nicht bekannt. Ihre letzte Ruhestätte ist eine Art Massengrab, fern von ihrem vergeblich geliebten Österreich. Möge sie dort in Frieden ruhen. Lisbeth Rosenthal, geborene Schwarz.